sich auf die Dächer der Kleinstadt. Ich könnte jetzt eigentlich heim. Ein Gang durch die Stadt, das kann ja nicht schaden. Es könnte doch wo was sein. Der Tag ist vorüber und die ist müde, doch wir gehen auch lang nie nach Haus. Denn mein Mikkel klingt aus einer offenen Türe, Musik auf dem Gehsteig hinaus. Die kleine Kneipe in der Kellergasse, da wo das Leben noch lebenswert ist. Die kleine Kneipe in der Kellergasse, da fragt dich keiner, was du hast oder bist. Postkastpokale und Sigfußballschals, das Waffen vom König bereit. Das dumme Geschwätz, der und wir, der Schubbox, so fühlen wir uns daheim. Ein Halsschlag, wie geht's? Die neueste Garde, wir gehören mal einfach dazu. Die Würfel, die rollen über die Theke, wir gehören doch schnell keiner Ruhe. Die kleine Kneipe in der Kellergasse, da wo das Leben noch lebenswert ist. Die kleine Kneipe in der Kellergasse, da fragt dich keiner, was du hast oder bist. Und der Welt. Nicht nur Schnaps und das Bier, sondern das ganze Drumherum ist hier genau das, was zählt. Wer Hunger hat, bestellt Karin mit Wurst, weil es nirgends eine bessere gibt. Und wieder stehen alle auf den Tischen drauf und singen noch einmal den Hit. Die kleine Kneipe in der Kellergasse, da wo das Leben noch lebenswert ist. Die kleine Kneipe in der Kellergasse, ist keiner, was du hast oder bist. Die kleine Kneipe in der Kellergasse, da wo das Leben noch lebenswert ist. Die kleine Kneipe in der Kellergasse, da fragt dich keiner, was du hast oder bist. Und jetzt alle! Die kleine Kneipe in der Kellergasse, da wo das Leben noch lebenswert ist. Die kleine Kneipe in der Kellergasse, da fragt dich keiner, was du hast. Jetzt kommt der Spieler.